Machet die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Glocken klingen weit und breit, Freude ins Ruhe. Unser Heiland ist geboren, sagt es auf allen Straßen. Wunder der Weihnachtszeit, öffnet ihm die Tore weit. Glocken klingen um die Welt, seit sein von Bethlehem, er ist auch uns erschienen. Wunder der Weihnachtszeit, öffnet ihm die Tore weit. Glocken klingen allerwärts, Freude erfüllt so manches Herz. Menschen reichen sich die Hand, Frieden wird es auf Erden. Wunder